Kundgabe 3298. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.10.1944. Vaterliebe, Schutz und Hilfe. Ich bin bereit für euch zu jeder Zeit. Nur ein liebender oder bittender Gedanke genügt, dass ich mich euch zuwende, um eure Nöte anzuhören oder euch gleichfalls mit meiner Liebe zu beglücken. Und darum brauchet ihr nimmermehr zu verzagen, denn so ich euch meine Hilfe verheiße, wird es euch nicht mangeln. Denn meine Liebe höret nimmer auf, und so ihr für mich tätig seid, stehet ihr in meinem besonderen Schutz, denn ihr seid Ausführende meines Willens auf Erden, die ich benötige, weil es deren nur wenige gibt. Und darum werdet ihr trotz vielfacher Prüfung euren Lebenslauf ungefährdet und erfolgreich zurücklegen, weil ich selbst euch an der Hand führe und in Freud und Leid, an heiteren und stürmischen Tagen um euch bin und eure Wege ebne. Denn die Aufgabe, die ich euch gestellt habe, ist von so großer Wichtigkeit, dass sie ausgeführt werden muss, um unzähliger Seelen willen, die in Gefahr sind. Und hat sich ein Erdenkind bereit erklärt, diese Aufgabe zu erfüllen, so ist es auch gleichsam unantastbar geworden für den Gegner, der es vernichten möchte, um mein Wirken an den irrenden Seelen zu verhindern. Es hat wohl noch mit irdischen Nöten und Mühsalen zu kämpfen, ist aber dennoch im Besitz einer Kraft, die auch jene meistert. Denn diese Kraft strömt ihm nun von mir unausgesetzt zu. Und der Zustrom wird nicht aufhören, solange es auf Erden weilt. Denn meine Kinder lasse ich nicht mehr aus, so erst einmal ihr Wille frei und unbeeinflusst mich angestrebt hat. So es sich selbst zur Arbeit für mich mir angetragen hat, bleibt es auch mein Kind auf ewig. Und meine Vaterliebe schützet es in jeder Not und Gefahr. Doch dem irdischen Leid kann ich es nicht gänzlich entheben, um seiner selbst willen. Denn es muss immer verlangend die Hände nach mir ausstrecken, auf dass sich sein Herz öffnet zum Kraftempfang, weil dies ein Vorgang ist, der unbedingt den Willen des Menschen selbst benötigt und der nie ohne diesen Willen stattfinden kann, solange der Mensch noch nicht vollkommen ist. Also die Licht- und Kraftausstrahlung aus mir unmittelbar vor sich geht. Ein ununterbrochenes Liebeswirken würde zwar diese unmittelbare Ausstrahlung möglich machen, doch ihr Menschen auf Erden seid noch nicht so von der Liebe durchdrungen, dass ihr in ihr aufgeht. Und darum muss ich euch noch zur Liebe erziehen. Ich muss euch teilnehmen lassen an irdischem Leid, auf dass euer Herz dadurch liebefähig werde, auf dass ihr geläutert werdet. Doch desto inniger hält euch meine Liebe, der ihr ewiglich nicht mehr verlustig geht, die ihr mir dienen wollt und als meine Kinder nach eurem Vater ruft. Euer Ruf verhallt nicht ungehört, und jedes Bittgebet trägt euch erneut Kraft ein, das irdische Leben zu meistern und auch seelisch zu reifen. Denn die Aufgabe, zu der ich euch benötige, erfordert seelische Reife und auch einen festen Willen der Welt gegenüber. Und beides werdet ihr besitzen, so ihr eingesetzt werdet zum Wirken für mich. Denn die Kampfzeit steht euch noch bevor. Und für diese Zeit bereite ich euch vor. Also dürfet ihr auch glauben, dass ihr von mir die Kraft erhaltet, dann euer Amt ausführen zu können. Und ihr dürfet auch ständig meiner Liebe gewiss sein, die euch wahrlich so leitet, wie es eurer Seele dienlich ist und wie es meinem Plan von Ewigkeit entspricht. Amen.